Seiltanz eines Virtuosen. Eine Sendereihe in 26 Folgen. Von Jürgen Kesting. Zwölfte Folge. Der Sturz vom Hochseil. Wladimir Horowitz über die Gründe für seine 12 Jahre lange Konzertpause. Alle hörten nur darauf, wie schnell ich Oktaven spielen konnte. Man hörte einfach nicht mehr auf die Musik. Es wurde langweilig. Ich spielte 2 Stunden lang, aber die Leute erinnerten sich nur an die letzten 3 Minuten des Konzerts. Ich war zutiefst unzufrieden mit dem, was ich tat, und spürte die Diskrepanz zu dem, was ich hätte tun sollen. Erinnert sei zum Auftakt an 4 Minuten aus jenem Konzert vom 25. Februar 1953, die am wenigsten in Erinnerung geblieben sind. Horowitz spielte Chopins herzergreifend zärtliches Nocturne in E-Moll, Opus 72, Nummer 1. als Wladimir Horowitz wenige Wochen nach seinem Comeback im Jahre 1965 gegenüber Urban Chasins seinen langen Rückzug aus dem Konzertleben begründete, übernahm er einmal mehr die Rolle des Geläuterten und Gereiften, der seine virtuosen Sünden abgebüßt hat. Wie seltsam! Im Programmheft zu seinem Konzert am 25. Februar 1953, dem letzten Recital in der Carnegie Hall, hatte der Kritiker Howard Taubman unter der Überschrift »The Transformation of Wladimir Horowitz« eben diese Läuterung beschrieben. Den Pianisten zitierte er mit dem Satz »Wir sind gemeinsam gereift, das Publikum und ich«. Taubman lässt danach jene frommen Unwahrheiten folgen, mit denen Stars mit einem Arientitel aus Adriana Lecouvreur zur Lumile Ancella del Genio Creator stilisiert werden, zur demütigen Dienerin der Kunst. Wie kann er, der Performer, wissen, schreibt Taubman, dass ihn das Publikum auf seinem Weg der künstlerischen Entdeckungen und Abenteuer begleitet? Er kann uns keinen wissenschaftlichen Beweis vorlegen, und doch ist er sich sicher, wenn sich das Wunder des intimen und vollständigen Einklangs zwischen Künstler und Hörer begibt. Er lauscht sich mit größter Intensität, wenn er spielt, und er spürt die auf ihn reagierenden Vibrationen des Publikums. Wenn eine magische Nachschöpfung unter seinen Händen Gestalt annimmt, dann laufen Gänseschauer über seine Haut. Normalerweise reagiert das Publikum, so betont er, ganz wie er. Er spürt, dass die Nervenenden des Publikums zucken. Wenn die Musik zu Ende ist, dann herrscht für einen oder auch für zwei Augenblicke eine tiefe Stille, bis Interpret und Hörer aus dieser Verzauberung erwachen. War das jener magische Moment, den der Kritiker Howard Taubman beschworen hatte? Wenn die Musik zu Ende ist, dann herrscht für einen oder auch zwei Augenblicke eine tiefe Stille, bis Interpret und Hörer aus dieser Verzauberung erwachen? Typisch für viele Horowitz-Konzerte war eher, dass das Brausen des Beifalls und das Bravo-Gebrüll schon einsetzten, bevor der letzte Ton verklungen war. Wie nach dem Scherzo in H-Moll, das er am 25. Februar 1953 in seinem Jubiläumsrecital spielte, über das noch zu reden sein wird. Horowitz hat es als Belastung empfunden, bei jedem Konzert das Klavier auf den Kopf zu stellen und sich als der Größte beweisen zu müssen. Dies wurde auch von seiner Plattenfirma erwartet. RCA hatte ihm Aufnahmewunschlisten nach den Kategorien A, B und C vorgelegt. Und der Satz, den Fasold in Richard Wagners Rheingold dem Göttervater Wotan entgegenhält, galt auch für ihn, den Gott der Pianisten. Alles, was du bist, bist du nur durch Verträge. Das Zeitalter der Langspielplatte war angebrochen. Damit war es möglich geworden, vollständige Sätze von Konzerten und Sonaten aufzunehmen und wiederzugeben. Dass der technische Fortschritt zur Langspiel- und alsbald auch zur Stereoplatte die Nachfrage verstärkte, versteht sich von selbst. Zu den dringlichsten Wünschen der RCA gehörten einige der Transkriptionen. Carmen, The Stars and Stripes Forever und der von Liszt bearbeitete Hochzeitsmarsch von Felix Mendelssohn. Es ist denkbar, dass nicht er das Stück, sondern das Stück ihn ausgesucht hat. Schon 3 Jahre nach seiner Hochzeit mit Wanda Toscanini sank Horowitz, wie Harold C. Schoenberg es formuliert, von den Höhen seiner Laufbahn in eine private Hölle. Mit der Rolle des Ehemanns und noch mehr mit der des Vaters hätte er sich selbst dann schwer getan, wenn er nicht homosexuell gewesen wäre. Nach einem Satz von Friedrich Nietzsche haben jene Ehen den größten Erfolg, wenn eine Frau durch ihren Mann berühmt und der Mann durch seine Frau beliebt werden will. Wanda war stark, zielbewusst, oft fürsorglich, aber sie war auch hart und streng. Es ist gut vorstellbar, dass der von ihm arrangierte Hochzeitsmarsch von Mendelssohn Liszt in seinem grellen Sarkasmus und seiner bizarren Brillanz eine grimassierende und grimmige Reaktion auf seine Lebensumstände war. Eine bittere musikalische Karikatur. Er hat ihn erstmals am 4. April 1946 in Philadelphia gespielt, 2 Tage später in der Carnegie Hall und in vielen Konzerten bis 1948. Thank you. Neben Transkriptionen wie dem Hochzeitsmarsch von Felix Mendelssohn nahm Horowitz zum zweiten Mal Haydns Sonate in S-Dur auf, sodann Beethovens Mondschein und Frédéric Chopins Trauermarschsonate. An der Spitze der Prioritätenliste standen das S-Dur-Konzert von Beethoven und das D-Moll-Konzert von Sergei Rachmaninow. Bei der Rachmaninow-Aufnahme am 8. und 10. Mai 1951 wurde Horowitz vom RCA Victor Symphony Orchestra begleitet, das unter Fritz Reiner in Bestform spielt. Horowitz war nie ein Pianist, der den Mittelweg ging. Das gilt auch für diese Einspielung. Mag er auch in der ersten Aufnahme unter Albert Coates mit mehr Impetus spielen, im Konzert unter John Barbirolli nervös erregter, so zeichnet sich die Einspielung unter Fritz Reiner durch ihre bessere Balance zwischen Orchester und Solopart aus, durch ihre größere Farbigkeit und jenes Pathos der Distanz, das jeden Anflug von Sentiment unterbindet. Rachmaninow hat das Konzert im Sommer 1909 geschrieben, für seine unmittelbar bevorstehende Welttournee. Er hat es am 28. November 1909 unter Walter Damrosch uraufgeführt. Später, nachdem er Horowitz gehört hatte, sagte er, er habe das Konzert für Elefanten geschrieben. Das ist eine eher unglückliche Metapher, weil dem Werk alle Elemente einer Zirkuspolka für Elefanten fehlen. Es ist, trotz seiner Anforderungen höchsten Schwierigkeitsgrades, ein Konzert der Zwischentöne und der Halbschatten. Die einstimmige Melodie über dem leise pulsierenden Orchester, mit dem das Konzert beginnt, soll den Interpreten, wie Rachmaninow in einem Brief schrieb, zum Singen bringen. Horowitz phrasiert und singt wie der Bariton Mattia Battistini, der als La Gloria d'Italia berühmt war und dessen Platten er ständig hörte. Er wollte sogar eine Battistini-Edition herausbringen und selber kommentieren. Die Kadenz des ersten Satzes, die Attacca-Überleitung vom zweiten in den dritten und die furiose Coda des Finales spielt Horowitz mit unfasslicher Kühnheit. Sergei Rachmaninow, Klavierkonzert Nummer 3 D-Moll, Wladimir Horowitz wird begleitet vom RCA Symphony Orchestra unter Fritz Reiner. Thank you. Thank you. Thank you. Sergei Rachmaninow, Klavierkonzert Nummer 3 in D-Moll, Opus 30. Wladimir Horowitz wurde begleitet vom RCA Symphony Orchestra unter Fritz Reiner, mit dem er 1952 auch das 5. Klavierkonzert von Beethoven aufnahm. Als Horowitz im Herbst 1951 nach einer Abwesenheit von fast 13 Jahren nach Europa zurückkehrte, begleitet von seiner Frau Wanda, ritt er einmal mehr sein Cheval de Bataille. Am 8. Oktober 1951 spielte er mit dem Royal Philharmonic Orchestra unter Walter Süskind in der neuen Royal Festival Hall das D-Moll-Konzert von Rachmaninow. Nach dem Bericht der Musical Times war der Konzertsaal trotz grotesk inflationärer Preise überfüllt. Und wenn die Erinnerungen an die individuellen Qualitäten seines Spiels nur noch schemenhaft waren, so werden ihn wohl wenige, die ihn am gestrigen Abend hörten, in den nächsten 12 Jahren vergessen. Die Art und Weise, in der er die oberen 3 Oktaven des Klaviers behandelte, ließ den Hörer rätseln, ob er wirklich nur ein Klavier hörte oder ob da nicht ein Ein-Mann-Orchester am Werk war. Bei seinem am 13. Oktober 1951 folgenden Recital nahm er zwar das Publikum im Sturm, der Kritiker der Musical Times beschrieb aber sein Spiel als distanziert und kalkuliert, als nicht spontan, sondern mechanisch. Umso begeisterter der Empfang, der ihm in Paris bereitet wurde. Obwohl ein längeres Gastspiel avisiert war, kehrte er nach 3 Konzerten in London und 2 in Paris in die USA zurück. Es kostete ihn größte Kraft, oft Überwindung, seine vielen Verpflichtungen noch zu erfüllen. Er erlebte den Abstieg in den Ruhm, empfand sich als Opfer der Veranstalter, der Aufdringlichkeit seiner Fans, der Bösartigkeit der Kritiker und der Dreistigkeit von Indiskretins. Er litt an Krämpfen, nervösen Magenbeschwerden, Koliken. Die Energie, seinen Ruhm zu erkämpfen, fand keine Entsprechung in der Gelassenheit, ihn zu genießen. Er war, noch einmal das Wort von Thomas Mann über Arthur Rubinstein, kein glückhafter Virtuose. Und so wurden denn auch die beiden Tage seiner Jubiläumsrecital zum 25. Jahrestag seines Debüts in der Carnegie Hall und zum 10. Todestag von Rachmaninow nicht zu einem heiter gelösten Fest. Wie bei seinem Debüt unter Thomas Beecham am 12. Januar 1928 stand am 12. Januar 1953 das B-Moll-Konzert von Peter Tschaikowski auf dem Programm des Wohltätigkeitskonzertes für den Pensionsfonds der New Yorker Philharmoniker. Horowitz hatte erbeten, dass Dimitri Mitropoulos zwischen 1951 und 1957 Music Director des New York Philharmonic am Pult stehen möge. Da der griechische Dirigent erkrankte, sprang Georges Sell ein, der seit 1946 das Cleveland Orchester leitete. Er soll, wie ein Musiker des New York Philharmonic offenbar gegenüber Harold C. Schoenberg ausplauderte, vor das Orchester getreten sein und erklärt haben, das Tschaikowski-Konzert sei »a piece of junk«. Aber da es um Horowitz gehe, lassen wir ihn machen, was er will, wir folgen ihm, wohin er auch gehen will. Mit einem bemerkenswerten Vertrauen in sein akustisches Gedächtnis verglich Olin Downs die Aufführung mit der von 1928. Eine gereifte Konzeption war zu erwarten. Die Kraft und der Schwung nahm das Publikum im Sturm. Wir erinnern uns keines einzigen Konzerts in den letzten 25 Jahren, nachdem das Publikum so lange im Saal aushielt, sich die Hände wundklatschend und Standing Ovations ausbringend. Was uns am meisten entzückte, war die Tatsache, dass Mr. Horowitz, dessen hohe und skrupulöse Selbstkontrolle immer mit seinen Emotionen einherging, sich gestern in einen Zustand der Spannung und der Inspiration hineinsteigerte, dass er alle hübschen Nuancen zugunsten schierer Grandiosität opferte. Die Aufführung war gigantisch, aber nicht poliert, unklug und überwältigend. Der Mitschnitt, technisch von erstaunlicher Qualität, zeigt, dass Sell dem Pianisten bei allen Temporückungen geschmeidig folgt, zugleich aber auch herausfordert. In der dialogischen Interaktion wie in der Dynamik bei den großen Oktavpassagen, im ersten wie im dritten Satz. Die Tempi sind zügig, ohne schnell oder gar gehetzt zu wirken. Doch ist beispielsweise in der Kadenz eine geradezu fiebrige Erregung, ein dunkler Drang von Ausdruckswahnsinn zu spüren. Die Prestissimo-Passagen des zweiten Satzes glühen mit irrlichternder Brillanz. Beim Gipfelsturm des Finales vermag das Orchester nicht mehr zu folgen. Was in dieser Aufnahme zu erleben ist, auf erschreckende Weise, ist der Ausbruch einer übermenschlichen Energie und Ausdrucksgewalt. Peter Tschaikowski, Klavierkonzert B-Moll, Wladimir Horowitz wird begleitet vom New York Philharmonic Orchestra unter Georges Sell. Knapp 6 Wochen nach der Aufführung des Tschaikowski-Konzertes feierte Horowitz das 25. Jubiläum seines Recital-Debüts in der Carnegie Hall mit einem Klavierabend der Extreme. Er begann mit der Bedo-Sonate von Schubert, er spielte das Nocturne E-Moll Opus 72 und das erste Scherzo von Chopin, ließ nach der Pause die 9. Sonate und 2 Etüden von Skriabin folgen und beschloss das Konzert mit der 2. ungarischen Rhapsodie von Liszt. Die Aufführung hat die Atmosphäre einer dämonisch-düsteren Festivität. Er fühlte sich dabei, wie er später gegenüber Freunden sagte, wie ein Gladiator im römischen Kolosseum, wo das Publikum Blut sehen will. Mein Gott, die Leute saßen überall auf dem Podium. Ich ging hinaus, um ein Encore zu spielen, Chopins Polonaise in Astur. Großes Crescendo. Ich war erschöpft und fühlte, dass mein Herz gleich zerspringen würde. Mein Magen krampfte sich zusammen. Es war, als würde er in meinen Mund hinaufgewirkt. Die Spannung war unglaublich und wirklich glaubte ich, dass ich tot vom Stuhl fallen würde, bevor ich zu Ende war. Als ich den letzten Akkord spielte, war da der übliche Applaus und das Getrampel der Füße. Ich hörte einen Mann zu seiner Frau sagen, »Mein Gott, hast du so etwas schon einmal gehört?« Und sie antwortete, »Das ist noch gar nichts. Warte nur, was er gleich macht. Er hat eben erst begonnen.« Ich hatte mein Herz aus mir gespielt und sie sagt, »Das ist noch nichts. Warte nur, da ist viel mehr, viel mehr, viel mehr. Nun, da war nichts mehr.« Die Anekdote, die Hubert Sahl in seiner Cover-Story des Time Magazine erzählt, ist unwahrscheinlich. Wie soll der Pianist im Toben der Fans jenen Dialog gehört haben? Und doch verbirgt sich in der Anekdote eine subjektive Schreckenswahrheit. Sie wurde ihm von der tobenden Menge in die Ohren gebrüllt. Horowitz interpretierte mit einer erfundenen oder empfundenen Anekdote seiner Lebenssituation. Depressionen beruhen, so schreibt Andrew Solomon in seiner Studie über die dunklen Welten der Depressionen, auf dem lähmenden Gefühl einer Bedrohung. Was du in 2 Meter Höhe machen kannst, wird unmöglich, wenn du den Boden unter den Füßen verlierst und einen 300 Meter tiefen Abgrund unter dir siehst. Die Angst vor dem Absturz erfasst dich, auch wenn dich gerade diese Angst erst stürzen lässt. Horowitz sah seine Bearbeitung der 2. ungarischen Rhapsodie, er fügte Neben- und Gegenstimmen ein und überlagerte am Ende 2 Themen als den virtuosen Mount Everest seines Repertoires. Thank you. Sei, was Haut Taubmann im Programmheft zu diesem Konzert geschrieben hatte. Wenn die Musik zu Ende ist, dann herrscht für einen oder auch für zwei Augenblicke eine tiefe Stille, bis Interpret und Hörer aus dieser Verzauberung erwachen. Nach der zweiten ungarischen Rhapsodie von Liszt und drei Zugaben, mit denen er sein Jubiläumskonzert am 25. Februar 1953 beendete, hat Wladimir Horowitz 12 Jahre lang nicht mehr öffentlich konzertiert. Sie hörten die 12. von 26 Folgen unserer Sendereihe Horowitz, Seiltanz eines Virtuosen, heute Der Sturz vom Hochseil von Jürgen Kesting. Es sprach der Autor. Toningenieur Kaspar Wollheim, Tontechnik Iris König, Redaktion und Produktion Dieter Hauer. Abschließend hörten Sie Wladimir Horowitz mit der Serenade for the Doll aus Claude Debussys Children's Choir.